Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann wählt diese Nummer 0180 5678 111. Es gibt überhaupt gar keine thematische Begrenzung oder Einschränkung hier bei uns. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr Lust habt, mit mir zu sprechen. 0180 5678 111. Erika hat angerufen. Ja, guten Morgen. 48 Jahre, schönen guten Morgen. Ja, richtig. Was ist dein Thema? Ich habe kein Thema, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin vorgestern von meinem Schwager vergewaltigt worden. Kannst du mal das näher ein bisschen beschreiben, Erika, was genau passiert ist? Wir sind mittags zum Karnevalzug gegangen. Wir haben alle was getrunken, weil es so kalt war. Und wir sind dann nach Hause, zu uns nach Hause. Die Männer haben weiter getrunken, meine Schwägerin musste nach Hause wegen ihrer Kinder. Ihr wart am anfangs zu viert, oder wie? Ja, richtig. Mhm, ja. Mein Mann und mein Schwager und meine Schwägerin. Und ja, wir drei sind dann in der Wohnung verblieben. Die beiden Männer haben weiter getrunken und gefeiert, wie es halt auf Karneval so ist. Mein Mann ist dann irgendwann im Sessel eingeschlafen. Mhm. Oh Gott. Ja, und dann hat sich mein Schwager bei mir auf die Sessellehne gesetzt, hat mich in den Arm genommen und sagt, du bist die Beste für mich, und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann? Oh, Moment. Dann hat er angefangen, mir unter den Pullover zu fassen. Mhm. Hat mir unter den Rock gefasst und dann habe ich ihn abgewehrt und dann hat er mir den Mund zugehalten, mich an den Haaren gezogen ins Kinderzimmer. Oh Mann. Und da hat er mich dann vergewaltigt. Hast du dich sehr gewehrt währenddessen? Ich habe es versucht, ja. Aber es hat nichts genutzt. Hast du geschrien? Konnte ich nicht, hat mir den Mund zugehalten. Die ganze Zeit? Ja. Hm. Hattest du Angst währenddessen auch? Ja, natürlich. Ja. Und mein Mann hat nichts mitgekriegt. Was war danach? Direkt danach? Danach hat er sich angezogen und hat zu mir gesagt, du brauchst deinem Mann nicht erzählen, der glaubt dir sowieso nicht. Und ist gegangen? Ja. Und dein Mann war immer noch, oder schlief immer noch auf dem Sessel im Wohnzimmer? Richtig. Mhm. Er ist irgendwann gegen Morgen wieder aufgewacht. Dann habe ich ihn gestern gefragt, sag, hast du irgendwas mitgekriegt? Nö. Ich bin eingeschlafen im Sessel und ich bin aufgestanden aus dem Sessel. Mhm. Und du hast ihm nichts erzählt heute? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ich traue mich nicht. Warum nicht, Erika? Was wird er machen? Wird er mir glauben? Das ist sein eigener Bruder. Wie ist denn das Verhältnis bisher gewesen zwischen euch? Hervorragend. Hervorragend. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Mhm. Wir haben ein super Verhältnis. Du hättest dir niemals vorstellen können, dass er, der Schwager, so etwas macht? Nein. Mhm. War er sehr betrunken? Ja. Mhm. Wir hatten alle was getrunken. Mhm. Aber die beiden haben weiter getrunken, wie wir zu Hause waren. Mhm. Du sagtest gerade, während du das erzählt hast, ich habe mir dabei nichts gedacht, als er noch im Wohnzimmer angefangen hat, an dir herumzufummeln. Wie hast du das gemeint? Nein, er hat mich in den Arm genommen. Mhm. Und hat mir so den Arm über die Schulter gelegt und hat gesagt, du bist doch meine Beste und ich kenne es nicht anders. Ich kenne ihn 15 Jahre und da habe ich mir noch nichts bei gedacht. Mhm. Als er mir näher rückte, dann. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Erika, ich finde, dass du es deinem Mann erzählen solltest. Also der Alkohol entschuldigt so etwas nicht, finde ich. Wie meinst du, wie dein Mann reagiert? Das weiß ich nicht. Du hältst es für möglich, dass er dir nicht glaubt? Ich weiß es nicht. Mhm. Woher soll ich das wissen? Wir haben über sowas nie gesprochen, weil es sowas nie in unserer näheren Umgebung gegeben hat. Mhm. Was meinst du, wie die Frau darauf reagieren würde? Ach, das weiß ich auch nicht. Mhm. Der traue ich das schon gar nicht zu erzählen. Mhm. Richtig. Hier vor einem Scherbenhaufen und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Er hat sich natürlich auch nicht gemeldet heute bei dir. Nein, gar nichts. Nein. Hältst du es für möglich, dass der so besoffen war, dass der das gar nicht weiß mehr? Nee, das glaube ich nicht. Dann hätte er mir nicht diese Zusage gemacht, die also gegangen ist. Stimmt, das zeugt noch von einem ziemlich klaren Kopf. Eben. Mhm. Und dadurch wird das Ganze nämlich sehr, sehr schlimm und sehr gemein. Und letztendlich war es, das heißt letztendlich, es ist eine kriminelle Tat liegt vor. Richtig. Er hat was mache ich? Dieser Mann hat dich vergewaltigt. Also, Erika, ich finde, dass du, wie ist dein Verhältnis, wie läuft eure Ehe? Wie ist das Verhältnis zu deinem Mann? Das ist alles okay. Das ist alles okay. Dann finde ich, hast du das verdammte Recht, dieses deinem Mann auch zu sagen. Und auch die Pflicht, es ihm zu sagen. Aber was löse ich damit alles aus? Das löst du damit aus, was jetzt damit auch ausgelöst werden muss. Nämlich dieser Mann hat sich an dir vergangen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht irgendwas. Das ist ja nicht irgendeine Kleinigkeit. Er hat dich gewaltsam in das Zimmer reingezerrt und hat sich vergewaltigt. Und mir tut der Kopf heute noch weh. Warum habe ich überhaupt so lange Haare? Ich habe furchtbar lange Haare und an diesen Haaren zieht er mich. Das tut so weh. Und dann solltest du gemeinsam mit deinem Mann beraten, was weiter zu tun ist. Ich meine, es ist ganz schlimm. Jetzt bricht die ganze Familie auseinander unter Umständen. Und alles ist jetzt nicht mehr so, wie es vorher mal war. Ja, weißt du, es ist ja auch so, die beiden arbeiten auch zusammen. Die verbringen fast ihr ganzes Leben zusammen. Die gehen gemeinsam arbeiten, arbeiten an einem und demselben Platz. Mhm. Die gehen zusammen zum Fußball. Mhm. Aber dennoch, Erika, das darf kein Grund sein, über diese Tat jetzt zu schweigen. Ich habe gestern hier gesessen und überlegt, ich habe noch nie ein Karnevalskostüm angezogen. Mhm. Noch nie. Mhm. Das erste Mal dieses Jahr. Mhm. Und dann habe ich mir gestern gesagt, das machst du nie wieder. Das ist der größte Fehler meines Lebens. Naja, an dem Karnevalskostüm wird es noch nicht gelegen haben. Wieso denkst du, dass das mit dem Karnevalskostüm irgendwie zusammenhängt? Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Erika, such dir jetzt mal keine Entschuldigung. Dieser Mann hat ganz, ganz eindeutig Schuld. Er hat sich an dir vergangen. Er hat dein Kostüm nichts mit zu tun. Also ich finde jetzt erstmal, dass du musst erstmal Hilfe bekommen. Und ich biete dir an, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin redest. Ne? Das erstmal so als Nothilfe. Dann finde ich auch für dein Wohlgefühl oder für deinen Seelenfrieden, dass du mit deinem Mann darüber sprechen musst. Du kannst das ja jetzt nicht immer mit dir herumtragen und dich hineinfressen. Und dann muss mit dem Mann genau besprochen, wie man weitergeht, ob vielleicht sogar Anzeige erstattet wird. Aber auf dich bricht. Wie wird er reagieren? Aber Erika, warum soll er denn schlecht reagieren? Ihr habt eine gute Ehe. Aber er hat nichts davon mitgekriegt. Nein, natürlich hat er nichts mitbekommen. Aber hast du denn Angst, dass er denkt, du belügst ihn? Ich gehe mal von aus, ich weiß es nicht. Aber Erika, du sagst, dass ihr eine gute Ehe führt, dass ihr euch liebt und dass ihr bisher alle auch in dieser Familie ein gutes Verhältnis miteinander hattet. Ja, warum richtig. In Gottes Namen solltest du denn dann so eine vehemente Lüge in die Welt setzen? Aber sie ist von der anderen Seite. Wir kennen uns seit 15 Jahren. Mhm. Wir sind absolute gute Freunde. Mhm. Und jetzt kommt sowas. Wie sollen die reagieren? Was sollen die dazu sagen? Aber das ist jetzt erstmal gar nicht dein Problem, Erika. Mit dir ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Dieser Mann hat dir schlimme Gewalt angetan. Und dieses muss erstmal jetzt an die Öffentlichkeit. Sprich jetzt, es muss ausgesprochen werden. Es ist natürlich völlig klar, dass die familiären Verbindungen jetzt ab heute, wenn du das aussprichst, nicht mehr so sein werden wie bisher. Aber was ist denn die Alternative? Willst du jetzt das mit ins Grab nehmen, dieses schlimme Geschehen? Nein, das nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich alles anfangen soll. Indem du zuerst mal nur mit deinem Mann sprichst. Ja, sprechen. Aber wie wird er reagieren? Was wird er sagen? Was befürchtest du denn? Was ist deine schlimmste Befürchtung? Dass er mir nicht glaubt. Ich glaube das nicht, Erika. Ich glaube das nicht. Warum sollte er dir nicht glauben? Warum? Das weiß ich nicht. Ich kann dir vielleicht bei mir sowas nicht vorstellen. Es geht ja nicht um dich. Ich habe immer noch Angst, als würdest du die Schuld irgendwie bei dir suchen. Was ich gemacht habe. Wie, was du gemacht hast? Du hast überhaupt gar nichts gemacht. Dieser Mann hat mit dir etwas gemacht. Du hast dich doch gewehrt. Du konntest doch nichts unternehmen dagegen. Erika, du bist an dieser ganzen Geschichte vollkommen schuldlos. Du bist das Opfer einer Vergewaltigung. Und kein Mensch auf der Welt wird dir in irgendeiner Weise einen Vorwurf machen. Kein vernünftiger Mensch. Der Schuldige ganz allein ist dein Schwager. Niemand sonst. Du hast wahrscheinlich Todesängste sogar ausgestanden, könnte ich mir vorstellen. Das, so schlimm war es nicht, aber trotzdem. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das beschreiben soll, was ich ausgestanden habe. Mhm. Was ich gedacht habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein Schock. Auf jeden Fall war es unglaubliche Angst. Ja, Angst hatte ich, aber ganz gewaltig. Mhm. Was hast du denn direkt, als er dann gegangen ist, danach gemacht? Ich bin ins Badezimmer gerannt, wie so eine Wahnsinnige. Ich habe mich gewaschen von oben bis unten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange. Wie viel Uhr war das? Bitte? Und wie viel Uhr war das? Nachmittag, so 5, 6 ungefähr. Mhm. Und hast wahrscheinlich kaum geschlafen in der letzten Nacht. Ich habe dann die ganze Zeit bis nachts um 3, 4 habe ich gesessen und überlegt, gegrübelt, was ich machen soll. Mhm. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Mhm. Und heute den ganzen Tag natürlich nur darüber nachgedacht. Auch gestern, heute. Das ist völlig normal, ist ja. Hier läuft gar nichts mehr normal. Mhm. Hier läuft alles andersrum. Mhm. Hat dein Mann denn heute eigentlich nichts bemerkt, dass du irgendwie ein bisschen anders drauf bist? Das heißt, ich hätte wohl einen Kater auf dem Montag. Mhm. Erika, vertrau dich deinem Mann an. Vertrau dich deinem Mann an. Und dann denk gemeinsam über die nächsten Schritte nach. Ich sehe das als einzige mögliche Alternative. Es gibt keine Alternative, als einzige Möglichkeit, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Na, ich weiß nicht. Ich will es versuchen, aber es wird nur ein paar Tage dauern. Mir fehlt einfach der Mut auch dazu. Mhm. Aber guck mal, du hast den Mut gehabt, hier bei mir anzurufen. Das ist schon verdammt mutig, wenn man so etwas Schlimmes hinter sich hat. Und hast über sowas Intimes jetzt hier auch geredet. Mit mir, ja. mit einem ganz fremden Menschen. Aber du kennst mich nicht, mein Mann kennt mich. Mhm. Ich lebe seit 15 Jahren, 16 Jahren mit ihm zusammen. Erika, aber umso dringlicher ist es doch, dass du mit ihm sprichst. Wenn ich mit einem Partner so lange zusammenlebe und ein gutes Verhältnis, ein Liebesverhältnis mit ihm habe, dann glaub ich dem doch, wenn er oder sie so etwas sagt. Dann mag es sein. Aber das weiß ich eben nicht, wie er darüber denken wird. Liebe Erika, jetzt wird ich gleich meine Psychologin anrufen. Das ist die Elke Dunajski. Du legst auf und die Elke ruft sofort bei dir zurück. Das Telefon klingelt gleich wieder. Und dann redet ihr noch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Ja, wollen wir es so machen? Okay. Alles, alles Gute. Mhm. Und eine Bitte habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube Mathilde hieße. Mhm. Bei der bedanke ich mich ganz herzlich. Das ist eine Kollegin, die am Telefon sitzt. Richtig. Ich werde es ausrichten. Mhm. Liebe Erika, toi toi toi, alles Gute. Und hoffentlich findest du den Mut, es deinem Mann zu sagen. Ich will es hoffen. Tschüss, Erika. Mhm, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Jürgen. Und Jürgen ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo. Ich muss mal was zu diesem Bandscheibenschädigen sagen. Es tut mir sehr leid, dass der Mann so schwer verletzt ist. Aber ich muss sagen, ich habe 4 Bandscheibenvorfälle, 4 operierte. Eine im Lendenwirbelbereich und 3 im Halswirbelbereich mit einer Rückenmarksbeschädigung. Mhm. Und ich habe mit meiner Lebensgefährtin einen tollen Sex. Mhm. Ich fasse mal eben zusammen für die gestern nicht dabei waren. Wir hatten gestern eine Anruferin, die beklagte sich ein wenig, dass ihr Lebensgefährte nach 3 Bandscheibenvorfällen nicht mehr so richtig im Bett, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, funktioniert, weil er immer Beschwerden hat im Rücken und die eine Stellung funktioniert nicht, die andere. Und wir haben gestern darüber beraten, was zu tun ist und habe auch euch gefragt, wer von euch ähnliche Erfahrungen hat. Du hast nun ähnliche Erfahrungen gemacht und gar keine Schwierigkeiten damit. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, ja schon, aber ich freue mich auf den Sex mit meiner Freundin, habe einen tollen Sex über zwei, drei Stunden und da wird das Schmerzzentrum einfach ausgeschaltet. Ja, wie schaltet man das denn einfach aus? Auf die Freude auf den Sex. Mhm. Und die Schmerzen, ich habe auch Schmerzen vom Vampirspiel so ein bisschen, aber das verfliegt sich einfach in der Lust drin. Mhm. Und dann, es gibt auch gewisse Stellungen, wo man kann das wunderbar im Stehen machen, im Wasser, wo sich das Gewicht verringert. Ich meine, das ist ein handfester Tipp, ne? In der Badewanne super, in der Dusche, also ja. Das läuft alles wunderbar und das zieht sich da bei uns zwei, drei Stunden hin. Mhm. Ich habe zwar hinterher saumäßige Schmerzen, aber ich muss sagen, das war mir es wert. Also, ich glaube, so das Schmerzzentrum abstellen kann vielleicht nicht so jeder, wie du das bei dir irgendwie hinkriegst, aber... Ja gut, es geht von selber weg. Es ist die Lust überbrückt einfach diesen Schmerz. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jetzt das nicht irgendwie... Es tut nicht weh, im Gegenteil, es ist super toll. Wir machen sämtliche Stellungen, Vorspielen, also wir machen es auf dem Tisch. Er kann sich hinstellen, seine Freundin legt sich hin. Auf die Tischkante. Ja, genau. Sag doch noch vielleicht als Beispiel mal ein paar Stellungen, die also relativ wenig schmerzhaft sind. Das Wasser war ein guter Tipp. Wasser, das erste Mal. Wasser verringert das Gewicht. Mhm. Ja? Er schwebt im Wasser, seine Freundin sitzt drauf oder umgekehrt. Das ist eine tolle Sache. Er liegt oben drauf. Da schwimmt er ja fast, braucht fast nichts zu tun. Mhm. Hält sich an der Badewanne fest und freut sich, dass es wunderschön ist. Mhm. Oder in der Dusche und warm Wasser ist eh schon mal gut, entspannt die Muskeln. Stimmt, ja, genau. Ja, oder im Stehen kann er praktisch als Geschädigter alles machen. Im Stehen hat man nicht so sehr Schmerzen nach Bandscheibenvorfällen? Nein, weil der Druck ist ja nicht da. Achso. Die Frau vielleicht in der Reiterstellung drauf. Ja. Wenn in der Missionarstellung, da biegt er ja seine Wirbelsäule durch das Rauf und Runde. Also, der ist einfach faul. Also, ja, den Eindruck hatte ich gestern ja auch ein bisschen. Der ist faul und bequem, der legt sich hin, also fällt durch seine Schmerzen rum. Die Frau hat eigentlich die Schmerzen, weil sie nicht zum Orgasmus kommt. Ja, die Arme. Lust. Die Arme, du hast recht. Und also, er freut sich da eine ab, lässt sich da eine, deutsch gesagt, bedienen. Ja, genau. Mhm. Also, er dreht sich rum, sagt, oh, tschüss, jetzt habe ich auch mal wieder Schmerzen. Also, dein Tipp, erstmal anders an die Sache rangehen, ne? Die Lust ist schöner und besser zu bewerten als den Schmerz. Der Schmerz kann hinterher dann noch kommen. Der kann dann kommen. Da gibt's Schmerzmittel, ist kein Thema. Ja, genau. Und die eine oder andere Stellung ist einfach entspannter und da kann man auch Spaß haben. Ja, erst mal Spaß kriegen mit seiner Freundin. Er soll sich den Spaß, die Lust erst mal holen. Ja. Und nicht an seine verdammte blöden Schmerzen denken. Da kann er hinterher dran denken, wenn schön. Also trotz Bandscheibenvorfällen hat Jürgen 54 super viel Spaß am Sex und kann es überhaupt nicht verstehen, dass so ein junger Spund, ich glaube, der war 26 gestern, sich da so anstellt. Ich habe zwischendurch noch einen Herzinfarkt gehabt, das war trotzdem noch da. Und habe einen Bypass und ich verstehe das einfach nicht. Und immer noch geht die Post bei euch ab. Ja, und war Frau 36 Jahre, wir kennen uns 6 Jahre und ja. Es geht seit 94, das ist einfach, was ich nicht kapiere. Ja. Es gibt an den Leuten, die annehmen, vielleicht andere, vielleicht mehrere Schmerzen haben und es ist immer, auch die Lust. Ja, es ist wie immer neben der Einstellungssache. Ne? Vielleicht liegt da seine Freundin gar nicht so richtig, dass er sagt, ach, ich hab keinen Bock, lass mal machen. Vielleicht. Also, auf jeden Fall danke ich für deinen Anruf und für deinen Tipp und für die Hinweise. Auf jeden Fall, Wasser. Und so, dann kannst du ein Autogramm kriegen. Ja, bitte leg auf und wir rufen dich nochmal an gleich. Alles klar, okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Für alle anderen Leute, die Autogrammwünsche haben, einfach bitte schreiben an den WDR, Redaktion Domian, 1 Live, Redaktion 1 Live Domian, so ist es richtig, Postfach 50 600 Köln. WDR, Redaktion 1 Live Domian, Postfach 50 600 Köln. Postfach könnt ihr auch noch weglassen, einfach 50 600 Köln, kommt schon an. Jetzt kommt eine Frau, die heißt Maggie. Ja, richtig. Maggie. Ja. Hi. Ich bin völlig fertig, ganz aufgelöst, dass ich endlich mal durchkomme. Ich habe schon wahnsinnig oft versucht. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ja. Was ist dein Thema? Was ist mein Thema? Ja, es war ein bisschen seltsam beim Vorgespräch. Ich kam also mit einem ganz anderen Thema. Ich wollte über den Alltag von Alleinerziehenden reden. Und dann sind wir woanders hängen geblieben und damit soll ich jetzt bei dir ankommen. Du sollst... Hier soll niemand ankommen. Du sollst das sagen, was du gerne sagen möchtest. Ja, es ist so ein Thema, was mir auch sehr unter die Haut geht und womit ich leben muss, wenn Kinder durch Gewalt entstehen. Und da hätte ich von an dich die große Bitte, meine Sondersendung dazu zu starten, weil ich mich da so auf verlorenem Posten vorkomme und ich denke, es gibt bestimmt irgendwo noch irgendwelche Menschen, die damit klarkommen. Also meinst Kinder aus Vergewaltigung. Ja. Bist du betroffen? Ich bin betroffen, ja. Inwiefern? Es ist, wie gesagt, unheimlich schwierig. Ich hatte gar nicht den Mut, über dieses spezielle Thema zu reden, aber wie gesagt, im Vorgespräch hat sich das so rauskristallisiert. Bist du ein Kind selbst, das durch eine Vergewaltigung entstanden ist? Das weiß ich nicht so klar, das vermute ich. Das liegt nahe auch. Aber du selbst bist nicht Opfer eines Verbrechens geworden? Nein. Und wieso vermutest du das, dass du selbst... Ich weiß nur, dass meine Mutter mich nicht mehr haben wollte und dass unser Vater war halt relativ gewalttätig und so und dann habe ich mir das halt so zusammengereimt, aber ich weiß es nicht mit Gewissheit. Nein, die Sache ist bei mir, dir ist es unangenehm, darüber zu sprechen, ich mag schon. Ja, sehr unangenehm. Es war mir... Bist du denn noch näher an diesem Thema dran als die Vermutung, dass du selbst so entstanden bist? Ja, das sind halt meine Kinder. Also mein erstes Kind, das ist ein Mädchen, da war sehr extrem und... Was ist da geschehen? Ja, die ist halt in Köln entstanden. Damals wollte ich da ein Studium anfangen. Und das ist einfach... Ich bin da irgendwie mal rumgelaufen. Es war Ende Oktober so durch die Straßen im Süden von Köln und dann... waren da so drei Asylanten, die haben mich dann festgehalten, erstmal angequatscht und dann einfach festgehalten. Wie gesagt, die waren halt zu dritt und haben mich dann irgendwie auf so einen Hinterhof geschleppt und die Treppen rauf und irgendwo in ein Zimmer eingesperrt, in einem Asylantenwohnheim. Ja, und es ist jetzt ganz seltsam, nach so vielen Jahren darüber zu reden. Wie viele Jahre ist das her? Fast 9, also die ist 8. Ja. Du bist eingesperrt worden in einen Raum? Und waren alle drei Männer mit in diesem Raum? Ja. Und was ist dann in diesem Raum geschehen? Ja, es hat sich, die haben sich erstmal irgendwie, wie soll ich sagen, total lustig gemacht über mich. Und es hat sich aber nur einer sozusagen mit mir beschäftigt, ja. Und die anderen haben zugeschaut. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch nicht näher drauf eingehen, es war einfach ziemlich schlimm. Also du bist ganz eindeutig Opfer einer Vergewaltigung, teilweise einer Entführung geworden. Ja. Und hast du das damals angezeigt? Nein, also irgendwann wurde ich wieder freigelassen und ich hatte damals in Köln erstmal bei meiner Schwester gewohnt. Weil ich da kein Zimmer gefunden habe, ja, und dann... Wie lange haben die Männer dich denn festgehalten? Das war der Rest von dem Tag und die Nacht und den nächsten Tag. So lange? Ja. Hast du nicht die Höllenqualen? Dann war ich irgendwie ziemlich erstmal am Ende und wusste aber nicht, was ich machen sollte, wo ich hin sollte. Ich habe mich kaum noch vor die Tür getraut und das ist dann halt auch so geschehen. Dann bin ich rausgegangen und irgendwie haben die mich wieder erwischt und... ich fühlte mich also total bedroht und war nur in Angst und bin dann wieder zurück zum Elternhaus, weil ich da überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen konnte. Maggie, erklär mir bitte, warum du nach so einem gewalttätigen Eingriff nicht zur Polizei gegangen bist. Zum einen hatte ich erstmal da in Köln gesagt, war ich total eingeschüchtert, hatte ich Angst, auf die Straße zu gehen oder sonst was, weil das wohl so ein ganzer Clan von Leuten war und die kannten mich dann halt und die hatten mich auch schon bis zur Tür von der Wohnung meiner Schwester verfolgt und da hatte ich schon Angst, dass die auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich selbst hatte auch Angst, das so an die Öffentlichkeit zu tragen und hatte befürchtet, dann selbst mehr darunter zu leiden und diese ganze Tortur nochmal durchstehen zu müssen quasi. Daraus ist ein Kind entstanden, ein Mädchen. Mhm. Und du hast gerade von zwei Kindern gesprochen. Ja, ich habe noch ein Kind von 3 Jahren. Ich habe also die ganze Zeit... wie soll ich sagen, alleine gelebt mit dieser Situation. Es war irgendwie, wir hatten noch ganz viel durchgemacht, bevor das Kind zur Welt kam überhaupt. Es sollte in der 14. Woche noch ein Abbruch vorgenommen werden. Und ich hing auch so zwischen der Entscheidung, das auszutragen oder nicht. Und du hast es dann ausgetragen? Ja. Also konntest du dieses Kind gleich annehmen und lieben? Nee. Ich konnte mir vorher auch gar nicht vorstellen, das durchzuhalten, weil es war einfach nur ein Gefühl von Ekel und Abscheu. Was war denn das für ein Gefühl, als es dann gerade geboren war und wenn man zum ersten Mal das Kind in den Armen hält? Unter allen normalen Umständen freut man sich dann, ist gerührt? Nee, ich war erstmal, ich konnte überhaupt nichts empfinden. Ich war eher traurig, was soll ich sagen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich auch mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt und da wurde mir vorher auch gesagt, ja, man könnte es dann gleich abgeben, ohne dass man es vorsieht. Und aber du hast es behalten. Ich habe es behalten. Und wie lange hat es gedauert? Oder anders gefragt, hast du das Kind bis heute nicht lieben können? Nee, es ist so, dass ich schon damals gedacht habe, du musst eine Entscheidung treffen, die klar ist. So ein Mittelweg gibt es da nicht. Mhm. Sekt oder Selters. Und dann habe ich einfach versucht durchzuhalten. Es war nicht einfach. Liebst du das Kind heute? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie viele Jahre hat es gedauert oder wie lange überhaupt, bis du Zugang zu dem Kind gefunden hast? Ja, ich habe mir auch so gedacht, irgendwie ein Jahr kämpfen oder so, ein Jahr habe ich mir gegeben. Mhm. Und dann gedacht, wenn dann die Verhältnisse nicht klargestellt sind, wenn du dann das Kind nicht richtig gern haben kannst, dann wäre es wirklich besser, es abzugeben. Und es hat länger gedauert, ja. Mhm. Etwa 3 Jahre, würde ich sagen. So. Jetzt sag mir bitte, du hast es jetzt nur zweimal so angedeutet. Mhm. Bist du nochmal Opfer einer Vergewaltigung geworden? Nicht so extrem wie beim ersten Mal. Ich war also, wie gesagt, ich habe mich um 9 Studienplatz beworben, bin in eine andere Stadt und habe die ganze Zeit alleine gelebt, musste mir auch erstmal eine Wohnung zurechtmachen und die ganzen Sachen und mit dem ersten Kind klarkommen. Und als sich die Sache so ein bisschen beruhigt hat mit dem ersten Kind, ich fühlte mich einfach verdammt einsam. Ich hatte also überhaupt keine Bekannten, keine Familie, gar nichts. Und was ist geschehen? Ich kann abends nicht rausgehen. Ja. Wie gesagt, ich bin ganz alleine und ich kann mir auch finanziell irgendwie keinen Babysitter leisten, habe da auch meine bestimmten Ängste. Wie ist denn das zweite Kind entstanden? Und ich habe mich halt auf Kontaktanzeigen gemeldet, weil ich Kontakt zu anderen Menschen gesucht habe. Und ja, und so, eine Frau sich meldet auf eine Kontaktanzeige. Da melden sich dann auch gewisse Männer und ich fühle mich auch irgendwie wie freiwillig für die Männerwelt, weil ich mich hier nicht viel wehren kann. Ich bin dermaßen eingesperrt in meinen 4 Wänden. Du hast eine Kontaktanzeige aufgegeben und dadurch ist ein Kontakt mit einem Mann entstanden. Ja. Ja, und dieser Mann ist dir gegenüber gewalttätig geworden? Ja, ich sag ja nicht so extrem wie da, aber ich habe ihn halt in meine Wohnung gelassen und dann, ja, das so geht, komm, stell dich nicht so an und dann so nicht so extrem wie beim ersten Mal, wo mir das Messer oder das Feuerzeug da unter die Nase gehalten wurde und sonst was und festgehalten wurde mit mehreren, so extrem nicht, aber doch eben mit Gewalt. Und auch mit Gewalt. Also es war nicht nur, dass du mit Widerwillen mit ihm geschlafen hast, sondern auch mit Gewaltandrohung. Und daraus ist wieder ein Kind entstanden. Der gute Mann meint, die Frauen brauchen das. Die stehen drauf. Er hatte den Eindruck. Und Maggie, wird man da nicht wahnsinnig, wenn einem das zum zweiten Mal passiert und er wieder schwanger ist? Ich hatte mir vorher habe ich gesagt, es passiert nie wieder. Und ich bin ganz vorsichtig und ja. Und als dieses Kind dann geboren wurde, oder als du merktest, dass du schwanger warst, war dir das dann auch klar gleich, dass du es austragen wirst? Oder nach den gemachten Erfahrungen gab es... Da bin ich ja sozusagen schon durch den Scheuersack gegangen. Mhm. Da haben wir schon, also mit dem ersten Kind habe ich also die ganzen Härten durchgelebt. Und also schlimmer hätte es gar nicht mehr kommen können. Hast du denn dieses Kind eher annehmen können? Ja, da hat mir auch die Große bei geholfen, weil Kinder gehen miteinander auch einfach unbefangen um und das war einfach so, wenn das Kind auch anders aussieht, aber es ist halt ein Geschwisterkind. Und wie fühlst du dich jetzt so heute, wenn du dein Leben Revue passieren lässt, diese beiden großen Ereignisse, die letzten 10 Jahre, wenn du die so bedenkst. Ja, mein Leben ist eindeutig fremdbestimmt und ich hatte keine großen Möglichkeiten zu wählen, was ich will. Und ich mache auch immer Vorwürfe selber. Das ist so fast wie vorhin die Frau, die man anrief. Man macht sich wirklich selbst Vorwürfe und befragt sich ständig, ob man nicht selber mit dran schuld ist. Ich weiß es nicht. Jetzt fühle ich mich halt, als hätte ich ein kleines Waisenhaus hier. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, dass die Kinder da sind. Die sind beide super toll. Das sind wirklich liebenswerte und tolle Kinder. Gibt es Momente manchmal in deinem Leben, wo du so ganz für dich... Es ist vielleicht schon frevelhaft, das zu denken, aber ich frage dich das. Wenn du ganz für dich denkst, vielleicht hätte ich doch lieber beide abtreiben lassen sollen. Ganz für mich, das wahnsinnig schwer, weil wir halt so eng zusammenleben. Weil ich habe die Kinder tagtäglich am Schoß in der Hand und ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein am Anfang schon, aber nee, also ich denke mal, irgendwo muss der Sinn sein, ich weiß es nicht. Die beiden sind ganz toll und... Du hast vorhin gesagt, dass du beide jetzt angenommen hast für dich. Würdest du sagen, dass du sie wirklich mit Haut und Haaren aus tiefster Seele heraus liebst? Oder gibt es da irgendwo doch noch so eine Spur von schlechtem, von wirklich sehr üblem Beigeschmack, wenn du an die Entstehung denkst? Ja, klar. Es ist normalerweise so, dass es einfach verdrängt wird. Sieht man dem ersten Kind das an, dass der Vater aus einem anderen Land kommt? Ja. Was wirst du deinen Kindern irgendwann mal sagen? Ja, also der ersten sage ich einfach, dass ihr Vater in einem anderen Land wohnt, dass er weg musste aus Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob er noch lebt, ob er tot ist, was damit ist. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das verantworten kann. So ein Kind, ich meine, wenn die erwachsen wird, sie wird suchen vielleicht. Ich weiß es nicht. Also du bist ja noch gar nicht ganz im Klaren, ob du ihr jeweils die wirkliche, volle Wahrheit sagen wirst. Ja, ich denke mal, das kann man einfach Menschen gar nicht zumuten. Ich weiß gar nicht, ob jemand das so verkraften könnte. Ich gebe mir einfach im Alltag Mühe, mit allen möglichen Mitteln zu zeigen, dass ich das eine und auch das andere Kind sehr gern habe und dass es geliebt ist und so weiter. Ich habe also alles aufgegeben für die Kinder und Du studierst nicht mehr oder hast auch nicht mehr studiert? Ich schaff's nicht. Von was lebst du? Ich erledige hier die niedrigsten Arbeiten. Ich bin also noch als Studentin eingeschrieben, weil das Einzige ist, was ich für mich habe, das Studium. Aber ich krieg's auch nicht fertig irgendwie, weil... Was studierst du? Sozialpädagogik, weil der Zeitmangel so permanent da ist. Ich muss mich halt selbst finanzieren. Es hieß erst, ich krieg BAföG und dann doch nicht. Hast du denn damals nach diesem schweren ersten Verbrechen, hast du da in irgendeiner Weise Hilfe beansprucht und in Anspruch genommen? Also psychologische Hilfe meine ich jetzt? Oder hast du alles für dich alleine ausgemacht? Nein, es war so, dass ich dann nach Hause bin. Mutter war krank und Vater ist Alkoholiker. Dazu. Die war nichts weiter. Auf jeden Fall sagte sie dann, ja, ich wusste, dass du nach Hause kommst, um weiter hier für uns zu sorgen und so. Und ich habe das erstmal verschwiegen, die ganze Schwangerschaft. Und ich habe alles für mich alleine so ausgetragen. Bin irgendwann zum Frauenarzt in die nächste Stadt. Ich habe einfach gesagt, ich habe Magenschmerzen, ich muss zum Arzt, wie gesagt. Und dann habe ich das kurz geschildert und dann wurde gleich ein Termin in der Klinik gemacht für einen Abbruch, war inzwischen 14. Woche schon und unter den Umständen geht das ja. Wer überhaupt weiß denn bis heute von allem? Tja, ich habe nachher versucht, ja, ich habe im Nachhinein, weil Mutter hat aufgrund dessen, dass nachher das Kind geboren war und den Kontakt zu mir völlig abgebrochen und dann habe ich einen Brief in einem Brief das geschildert, also nur ganz grob, nur dieses eine Wort dann halt benutzt und es wurde mir nicht geglaubt. Also das Wort Vergewaltigung. Ja, und es wurde mir irgendwie nicht abgenommen. Ich weiß es nicht. Also es gab nie eine psychologische Betreuung. Nie. Und ich hatte nachher auch gar keine Zeit. Ich musste alles alleine machen. Ich war irgendwie völlig wirklich Mutterseelen allein durchkämpfen. Das war eigentlich mein Thema, mit dem Alleinerziehen sein und ja, den Alltag bewältigen. Also ich merke natürlich schon, während wir uns unterhalten, dass es eine so ungeheure Fülle an Biografie, die du da erzählt hast und die dahinter steckt, dass ich im Rahmen meiner Sendung jetzt hier dir gar nicht gerecht werden kann, Maggie. Ich möchte dir... Wie gesagt, eben die Sache, dieses eine brisante Thema, wie das Kind, besonders das erste, entstanden ist, also das wird immer verdrängt. Ja, also ich nehme diese Anregung, wir nehmen diese Anregung sehr gern von dir auf, zu diesem Thema mal eine ganze Sendung zu machen, eine ganze Stunde. Und dir würde ich gerne anbieten, jetzt mit meiner Psychologin noch zu sprechen, mit der Elke. Möchtest du das annehmen? Gerne. Mhm. Du kennst das Verfahren, du musst auflegen und die Elke ruft dich an. Okay. Ich danke dir sehr, sehr für das Vertrauen. Das war wahrscheinlich jetzt auch sehr schwierig für dich, das zu erzählen. Ja. Habe ich gemerkt. Mhm. Ja, ich hätte lieber über was anderes geredet, das wäre viel leichter gegangen. Mhm. Ich bedanke mich sehr dafür und möchte dir auch meinen Respekt zum Ausdruck bringen, dass du das so durchgezogen hast. Wahrscheinlich hätten viele, viele andere Menschen die Dinge ganz anders entschieden. Ja, ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Vielleicht kriege ich später die Vorwürfe von meinen Kindern zu hören. Ja, aber nun ist es geschehen und nun ist es doch wunderbar, dass du die Kinder lieben kannst. Das ist doch ein ganz tolles Geschenk. Ne? Nun ist es ja, wie es ist. Nun muss man ja sehen, sich mit den Fakten abfinden. Und den Kindern jetzt ein gutes Leben zu bereiten und dass du es ihnen schön machst, ist doch eine ganz, ganz tolle Sache. Und dass du das sogar überwinden kannst, zu abstrahieren, Verbrechen und hier sind die letztendlich unschuldigen Kinder, finde ich ganz toll, ganz toll. Naja, okay. Liebe Maggie, alles Gute. Du wirst gleich von Elke angerufen. Alles klar. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir die Pause. Und 16 Sekunden, hier ist Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht ganz frei. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich möchte euch aber jetzt schon mal sagen, wie unser Thema morgen heißt. Morgen haben wir ein Schwerpunktthema. Das Thema heißt, mein Körper ist mein Kapital. Und ich möchte mit allen Leuten reden, die dieses so von sich sagen. Mein Körper ist mein Kapital. Vielleicht mit Huren. Vielleicht mit Models, vielleicht mit Sportlern, vielleicht mit Travestiekünstlern und so weiter. Also mit allen Leuten, die sagen, mein Körper ist mein Kapital. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir hier ein Bildtelefon haben. Und wenn ihr ein Bildtelefon habt und euch morgen zu dem Thema hier bei mir melden wollt, das wäre natürlich wunderbar, dann kann ich und viele der Fernsehzuschauer, die Radiohörer ja noch nicht, aber die Fernsehzuschauer auch sehen, wie denn dieser Körper beschaffen ist, der euer Kapital ist. Also morgen Thema, mein Körper ist mein Kapital. Wer ein Bildtelefon hat, kann gerne hier anrufen. Wir können das Bildtelefon dann auf den Fernsehsender raufschalten. Wer heute mit mir reden will und auch morgen, die Telefonnummer, die bleibt die gleiche, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Daniel, Daniel 25. Ja. Schönen guten Morgen. Mein Thema, das schöne Telefonerotik, beziehungsweise Telefonsex. Aha, wir haben im Moment einen Schwerpunkt, glaube ich, mit dem Telefonsex. Ja, Freitag, gestern, heute. Ja, am Freitag habe ich die Sendung gehört und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich gestern angerufen habe. Ja. Weil das mehr dahingestellt worden ist, als ob es Schauspielerei ist. Und das ist eigentlich ganz und gar nicht. Woher weißt du das? Ich mache selber Telefonerotik. Wie, du machst selbst als Telefonsex. Du bist also ein männlicher Anbieter. Ja, richtig. Wie schön, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, also von der männlichen Seite, der das macht. Ja. Du bedienst also Männer oder Frauen? Ja, ich würde ganz gerne auch Frauen bedienen. Also ich bin bisexuell. Ja. Und der Hauptschwerpunkt sind halt die Männer. Ja. Die Frauen lassen sich wahrscheinlich schlechter dazu hinreißen. Wer weiß, vielleicht wissen die das gar nicht, dass man da als Frau auch anrufen kann. Ja, dann wissen sie es jetzt. Jetzt wissen sie es. Arbeitest du in einer Agentur? Nein, ich arbeite von zu Hause. Ja, und wie annoncierst du? Wie ist das formuliert? Das wird durch Internet. Mhm. Erotiktelefon.de wird das geschaltet. Mhm. Ja, und es gibt andere Möglichkeiten. Zeitungen. Mhm. Na, ich will darauf hinaus, sprichst du gezielt Schwule an? Ist das so Gay-Line-mäßig ausgedrückt? Weil da der Hauptschwerpunkt halt liegt. Ne? Ja. Die Frauen, die kriegt man selten, aber schlechter dran. Ja. Aber die sind wahrscheinlich, ja, prüde, würde ich sagen. Ach, würde ich mal nicht so sagen. Ja, doch. Also entweder wissen sie es nicht oder sie trauen sich vielleicht noch nicht so. Ja, sie trauen sich wahrscheinlich eher nicht. Daniel, 25 Jahre alt. Wann hast du denn damit angefangen? Letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja. Wie kam es dazu? Ja, mehr durch Bekannte. Da ist man an mich rangetreten und hat mir das halt dargelegt. Und ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Und ich habe halt auch den Eigennutz, will ich mal sagen, so ein bisschen darin gesehen. Ja. Was machst du sonst so vom Beruf? Ich mache das jetzt hauptberuflich. Du machst das hauptberuflich sogar? Ja. Wie viele Einsätze am Tag hast du? Das ist unterschiedlich. Ja, so über den Daumen. Wie viel mal klingelt das Telefon, wie viel mal musst du rangehen? Das liegt erstmal an der Werbung. Karneval war natürlich jetzt nicht so viel los, sind alle lieber gerne trinken gewesen. Und den direkten Hautkontakt gesucht? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Genau. Das ist auch ganz einfach im Karneval. Ja, und das ist halt unterschiedlich. Liegt manchmal zwischen 200 und 300 Minuten am Tag. Oder 200 und 300 Minuten? Wie viele Menschen sind denn das dann? Ist unterschiedlich. Man führt ja auch normalerweise nur Sexgespräche, aber es kommt hin und wieder auch mal vor, dass man auch normale Gespräche führt, wo man halt auch über Sex redet, aber... Mhm. Ja, sag mal so, über den Daumen, 10, mit 10 Männern oder 20 oder wie? Ja, 20. 20 Männer. Wann fängst du an zu arbeiten? Wie viel Uhr? Das ist freie Zeiteinteilung. Ja. Und die Zeiten suche ich mir selber aus. Da, wo es halt am meisten verlangt wird, wo die Nachfrage am höchsten ist. Wann ist sie denn am höchsten? Nachts. Nachts? Ja, also definitiv immer nachts? Ja. Also in der Regel wirst du ja wahrscheinlich ausschlafen oder lange schlafen und es geht dann am späten Nachmittag los. Und jetzt ist auch noch, jetzt immer noch Primetime? Ja, auf jeden Fall. Ja. Grundsätzlich, also bis 6 Uhr morgens ist also keine Seltenheit. Dann hast du gerade gesagt, es klang so, als wäre es Schauspielerei. Also ja. Viele, viele Frauen, die mit mir hier über das Thema gesprochen haben, die Telefonsex-Anbieterinnen sind, haben mir das ja auch so erzählt. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt, sie stricken Wollstrümpfe und spielen den Orgasmus vor. Ja, genau. Das ist bei dir nicht so? Nicht immer. Ich meine, gut, ich kann keine 20 Orgasmen am Tag kriegen, aber es erregt mich schon hin und wieder. Und aber ist es nicht irgendwann auch endlos öde, immer dasselbe zu reden? Und nein, ich bin also absolut kein Sexmuffel. Ja. Ja, es ist halt für mich auch sehr angenehm. Warum auch nicht? Wie, du arbeitest zu Hause. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie sieht dein Arbeitsumfeld, dein Arbeitsplatz aus? Beschreib mal. Das ist unterschiedlich. Ich habe ein ISDN-Telefon und das läuft also, ich habe im Schlafzimmer ein Telefon, im Wohnzimmer ein Telefon, ich habe mein Büro eingerichtet, da habe ich ein Telefon und je nachdem, wo ich dran gehe. Manchmal liege ich noch im Bett und da klingelt das Telefon und dann gehe ich dran. Ist natürlich auch eine schöne Ecke, aber ja. Warum soll es nicht auch mal im Wohnzimmer passieren? Ja. Bist du angezogen dabei oder ganz nackt oder nur ein Slip? Nein, also ich bin schon angezogen, aber wenn es mich halt so erregt, dann entkleide ich mich auch nicht. Also es kommt durchaus vor, dass du ebenfalls einen Orgasmus hast und eine Erektion hast, während du mit den Männern dazu gange bist. Selbstverständlich. Ja. Erzähl uns doch mal, weil wir das hier noch gar nicht gehört haben im Rahmen meiner Sendung, was Männer und Schwule sich so am meisten wünschen am Telefon. Ja, also der Dirty Talk ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung. Also da ist nichts Weiches von wegen, wie du gestern schon sagtest, dieser prüde und verklemmte Mann. Also das gibt es überhaupt nicht. Also die Schwulen gehen ziemlich hart dran gleich. Dirty Talk, Grundvoraussetzung. Ja. Bin ich aber auch selber für. So schweinisch wie möglich. Ja, genau. Schade, das können wir jetzt nicht so demonstrieren, aber wir könnten uns das ja alle grob vorstellen. Ja, also da kommen schon die ganz harten Worte auch bei rum. Ja. Es bleibt natürlich immer noch im Rahmen und jeder natürlich so, wie er es möchte. Mhm. So, und ich gehe dann also grundsätzlich auf diese Leute ein und bringe meine Wünsche, bringe ich halt auch mit da rein. Mhm. Also ich will da schon nicht bald zu kurz kommen. Was sind denn die, also jetzt wirklich so die hauptgewünschten Fantasien? Ja, entwischt zu werden oder verwöhnt zu werden, wie es halt bei den Heterosexuellen genauso ist. Mhm. Also die Wünsche sind also absolut identisch. Mhm. Finde ich also keine Unterschiede. Ist denn auch der Wunsch, also dominiert so der Wunsch, auch härter rangenommen zu werden im Gespräch? Das schon. Auf jeden Fall. Ja. Es sind auch natürlich sehr dominante Leute da, die auch ihre Dominanz ausspielen wollen. Es sind auch devote Menschen halt auch drauf und die wollen halt härter rangehen. Ich habe die Frauen immer gefragt, wo ihre Grenzen sind. Und die meisten Frauen haben mir geantwortet, also bei Kindern, Tiere. Und bei Kaviar. Kaviar. Ja, also da mache ich nicht weiter. Das sind die drei Sachen, aber so Natursekt und so machst du auch noch mit. Mhm, ja. Es kann aber denn dennoch passieren, dass du auch einen Orgasmus vorspielst. Den Orgasmus selber vorspielen. Wenn ich keinen Orgasmus bekomme, dann bringe ich das auch am Telefon nicht so rüber. Also liegst da nicht und stöhnst am Telefon? Stöhnen, ja, sicherlich. Das ich bin erregt. Ich bin erregt, sicherlich. Ja, aber du bist wahrscheinlich nicht immer erregt, ne? Meistens. Ehrlich? Meistens, ja. Mhm. Ich komme nicht immer zum Orgasmus, aber ich bin schon erregt, ja. Mhm. Ist das für dich dann auch so eine Herausforderung, dass so jedes Gespräch irgendwie doch ein bisschen anders zu führen, dass es für dich auch einen neuen Reiz bringt? Jedes Gespräch ist grundsätzlich verschieden. Also da gibt es keine gleichen Gespräche, wo vielleicht unter unseren Anrufern mal zwei identische. Also die sind grundsätzlich immer anders, weil die Fantasien ja auch unterschiedlich Klar. sind. Wie alt sind deine Anrufer? Breite Palette. Ab 18 bis 55, 60, also je nachdem. Also du würdest auch oder bedienst auch ganz, ganz alte Männer. Ja. Wenn jemand mit 80 dich anruft, das würdest du auch die machen. Können noch genauso attraktiv sein. Ja, klar. Mhm. Und so geil sein? Ja, sicherlich. Ja, natürlich. Ich finde dich ja zum Beispiel auch ganz gern und nicht nur wegen deiner Sendung. Ja. bist du in festen Händen zurzeit? Ich habe eine Beziehung, ja. Zu einem Mann und zu einer Frau? Zu einer Frau. Zu einer Frau. Sie macht selber Telefone. Aber ihr macht es nicht zusammen? Nein. Das war gestern scharf. Hast du es gestern mitbekommen? Nicht ganz. Nein. Gestern hatte ich eine Telefonsex-Anbieterin, die sich manchmal während des Gespräches von ihrem Ehemann sexuell verwöhnen lässt. Das ist auch schon passiert. Jetzt ist ja auch auf meiner Seite, aber sonst auf ihrer Seite schon mal. Ja. Also wir haben uns schon auch mal anreizen lassen. Allein um es auch mal auszutesten, wie es für uns ist. Nur es kommt halt nicht allzu viel rüber und die meisten nehmen dann sowieso, wenn sie dann halt fertig sind, direkt auf. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, für uns oder für mich selber sind die Kunden, sage ich jetzt mal ganz salopp, stehen natürlich erstmal im Vordergrund. Das ist eine ganz klare Sache, die bezahlen dafür. Und dann sollten die natürlich in erster Linie auf ihre Kosten kommen. Mhm. Nur wie gesagt, ich möchte es so reell wie möglich machen. Ja. Das heißt also, ich bringe mich selber da auch mit ein. Und ich denke mal, wenn ich denen da was vorspiele, dann ist diese Dienstleistung, die ich praktisch anbiete, absolut fehl am Platz. Bist du ganz ehrlich, was deinen Körper angeht? Ja. Ja. Also sie werden dich ja nun fragen, die Leute bestimmt, wie du aussiehst. Ja, und ich sehe nicht schlecht aus, warum soll ich es verheimlichen? Beschreib dich doch mal, wie du aussiehst. Ich bin 1,85 groß, wiege ungefähr 87 Kilo, habe dunkelbraune kurze Haare, blaue Augen. Und ja, leicht gebräunt und einen leicht durchtrainierten Körper. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aussehe wie Adonis oder sowas, aber ich denke schon... Stimmt's wirklich? Ja. Ich meine, mir kannst du die Wahrheit ja sagen, es ist ja egal jetzt. Nein, das ist so. Ich habe gestern die Frau auch gefragt, oder gestern hatten wir das mehrfach thematisiert, auch mit einem Callboy zum Beispiel. Sind die Männer sehr daran interessiert, wie groß dein Geschlechtsteil ist? Ja. Das fragen die schon. Ja, auf jeden Fall. Ist das Standardfrage sozusagen? Grundsätzlich, ja. Ja, grundsätzlich. Wie groß ist es denn? 19 Zentimeter. 19 Zentimeter, ja. Ist schon gut, ne? Ja, gut. Kann man gut mit leben. Beschnitten oder unbeschnitten? Nicht beschnitten, nicht? Aber brauche ich auch gar nicht. Wie brauche ich auch gar nicht? Brauche ich auch gar nicht, man kommt so an alles dran. Ja. Ist das auch eine Frage, die gestellt wird, ob du beschnitten bist oder nicht? Ja, die stelle ich meistens. Ach, die stellst du? Die stelle ich. Warum? Ja, man will sich ja auf denjenigen einrichten. Und wenn einer nicht beschnitten ist und es natürlich schwerer zugänglich ist, sage ich jetzt mal, dann muss man sich darauf einstellen. Wie gesagt, für mich ist im Vordergrund, mich selber reinzubringen und die Sache so reell wie möglich zu machen. Die Leute sind erregt, rufen an und holen sich praktisch durch diese Stimme mehr Realität in ihre Fantasie. Hast du den Eindruck, dass die schon geil, so richtig geil, ja, also auf jeden Fall. Wenn die anrufen? Die sind schon so stimuliert und... Also er steht schon, wenn die ja, anrufen? Ja, auf jeden Fall. Also das geht meistens auch sofort zur Sache. Wie lange dauert in der Regel denn ein Gespräch? Zwischen 5 und 10 Minuten maximal. Ja. Kommt also darauf an, ob man sich danach noch unterhält, wie gut es war, wie gut es nicht war. Mhm. Die meisten legen direkt auf. Sofort. Im Hetero-Bereich, aber bei den Homosexuellen, also hat man dann schon mal öfter gesagt. Ach, dich rufen auch heterosexuelle Männer an? Nein, das ist jetzt durch meine Freundin. Ach so. Da hört man also, die legen die auf und dann war es das für die. Hast du denn auch so Männer in der Kundschaft, die eigentlich mehr heterosexuell leben, aber dieses quasi geheim am Telefon mit dir ausleben, den schwulen Bereich? Ja, die eigentlich im Endeffekt bisexuell sind, die weil sie halt diese Ambitionen von sich haben, richtig, genau. Die rufen auch an, ja. Darf ich dich zum Schluss noch fragen, wie viel man da im Monat mit verdient, mit diesem Job? Ja, das ist auch wieder unterschiedlich. Aber über Geld redet man ja eigentlich auch nicht so. Ich rede da so gerne drüber. Du möchtest auch machen? Vielleicht, ja. Ich meine, ich bin ja nur ein Telefon erfahren. Also wenn sich da mal was ergibt, können wir das vielleicht mal zusammen machen. Das liegt im Endeffekt daran, wie oft du auf die Leine bist, wie viel Zeit du hast. Ja. Ja. Ich könnte es ja wunderbar nach der Sendung machen. Ja, sicher. Ich bin um 2 mit der Sendung fertig. Wahrscheinlich würdest du mir auch die ganzen Kunden alle wegnehmen, weil du super prominent bist. Und, Was meinst du, wie die Post abginge, wenn wir so ein Dreier am Telefon machen würden? Ja, das würde mich auch schon mal interessieren. Ja. Ich meine, wäre auch schon mal eine klasse Sache. Vielleicht sollten wir noch nicht. Ich habe ja deine Telefonnummer, vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Ja, kannst du gerne machen, das ist ja kein Problem. Daniel, wie viel 1000 Mark im Monat? 10.000? Nein, also weniger. Nicht weniger. 5.000? Ja. Ist auch, kommt drauf an, also können auch mal nur 2000 sein. Wenn ich keine Lust habe, wie gesagt, ist freie Zeiteinteilung, das kommt also drauf an. Und was hast du vorher gemacht? Heizungsbau. Ja. Das ist natürlich ein rasanter Umstieg, ne? Ja, habe ich Rohre verlegt. Und jetzt mache ich halt nur telefonisch. Vom Heizungsbauer zum Telefonsexer. Ja, Daniel 25, ein sehr netter Anrufer. Vielen Dank für deinen Anruf und viel Erfolg weiter. Alles klar. Danke. Tschüss, Daniel. Tschüss. Jetzt ist jemand am Telefon, dessen Namen ich nicht perfekt wahrscheinlich ausspreche. Mujub. Oder ja, so? Hallo? Stimmt das? Mujub? Mujub. Ja. Das ist ein... Afghanischer Name. Ja. 23 Jahre alt. Ja. Was ist dein Thema? Zuerst muss ich sagen, dass ich nervös bin, deswegen es beinahe so stottern sollte. Und zwar mein Thema ist, ich habe eine Freundin. Ja. Und wir sind schon seit 4 Jahren zusammen. Ich wäre morgen Kind, 5 Monate alt. Mhm. Und auf jeden Fall, ich bin vom Beruf her Barman. Barman. Ja, und da habe ich halt auch viel mit Leuten zu tun, also viele Kontakte, ich lerne sehr viele neue Menschen kennen. Mhm. Und da gab es eine Neuöffnung bei uns in der Gegend, da bin ich mal reingegangen, habe eine Person kennengelernt, eine Frau, wie ich erst dachte, also sie war sehr hübsch, sehr attraktiv. Mhm. Wir haben uns halt kennengelernt, sehr lang miteinander unterhalten und unser Gespräch wurde auch, also im Café schon sehr intim eigentlich. Also ich habe schon gemerkt eigentlich, worauf sie hinaus will und ich wollte es eigentlich auch. Und Sex? Ja. Und da hat sie immer so Andeutungen gemacht, irgendwie hast du schon mit einem Mann Sex gehabt. Und ich habe das eigentlich halt nicht so ernst genommen. Ich dachte, sie wird es nur so wissen. Und da habe ich gesagt, nein, ich will doch nie, ich bin nicht schwul. Und ja, auf jeden Fall, dann sind wir zu ihr gegangen. Dann hat das eine, also zum anderen geführt, wir haben rumgeknutscht. Und da habe ich mich ausgezogen, sie hat sich ausgezogen, auf jeden Fall. Hat sie was dann auf zwischen den Beinen was gehabt. Das waren Transsexuelle. Aha. Und ich konnte ihr das absolut nicht ansehen vorher. Also sie hatte überhaupt keine Behaarung, war auch sehr hübsch, also bildhübsch. Also sehr feminin, einen schönen Busen, ja, aber einen Penis. Ja, und hat sie denn direkt ihren Slip ausgezogen, sodass du das sehen konntest, oder? Ja, hat sie. Und auf jeden Fall, ich wusste auf jeden Fall nicht, wie ich reagieren sollte. Halt. Ja, wie hast du denn dann reagiert? Das ist eigentlich auch das, was mich geschockiert hat. Ich war nicht abgeneigt. Ist ja nicht schlimm. Habt ihr richtig Sex miteinander gehabt? Ja, haben wir, ja. Und du fandst es letztendlich erregend. Mit einem Menschen, der Frau und Mann in einem war. Ja, genau. Und du hast vorher noch keine sexuellen Kontakte mit Männern gehabt? Nein, überhaupt nicht. Wie war es für dich dann, den Penis anzufassen? Ich weiß, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Hemmung gehabt. Also, ja, wie sagt man das bei euch? Es ging halt die Post ab, gell? Ja, das war so, da habe ich auch nicht aufgepasst. Wir haben weitergemacht, wir kamen beide zum Höhepunkt und wir haben uns danach einfach so getrennt, auch wenn nichts gewesen, keine Nummern ausgetauscht, kein gar nichts. Mhm. Einfach nur Hallo und Tschüss. Und das Böshaft, das ist 6 Monate her. Das war nur einmalig bei mir bis jetzt. Und danach habe ich versucht, mir selbst immer einzureden, nein, das war ein Ausrutscher oder wie auch immer. Du warst nicht ganz bei Sinn, was auch immer. Auf jeden Fall, du bist normal, obwohl, was heißt normal? Ich meine, Schwulsein ist ja nicht anormal, mhm, oder sowas, oder transsexuell oder so. Mhm. Das, ja, und auf jeden Fall, das ist ja so, ich bin Afghaner, also ich bin Moslem, und bei uns ist das auf, als absolut tabu. Mhm. Also da gibt es auch kein Verständnis dafür, ja, auch, überhaupt nicht. Und ich meine, ich habe auch eine Freundin, ich habe ein Kind, ich bin glücklich mit ihr, mhm, und das ist ja was mir zu schaffen macht. Einerseits bin ich glücklich mit ihr, mit dem Leben, den ich momentan führe. Aber verstehe ich dich richtig, dass du andererseits eine Sehnsucht danach hast, das nochmal zu erleben? Aber auch Ekel. Auch Ekel? Auch Ekel, ja, es kommt vor, es gibt Tage, da ekel ich mich vor mir selbst. Dass du das gemacht hast? Ja. Und dann gibt es Tage, wo du das gerne wieder mal machen möchtest? Ja, wo dann auch Sehnsucht aufkommt. Also ich träume zum Beispiel sehr oft davon. Hast du dann Sehnsucht generell nach einem Mann oder nach einem transsexuellen, nein, Menschen? Nein, nur, ich weiß nicht, das eine Mal irgendwie, also ich kann es nicht vergessen. Also Sehnsucht es hat, nach einem Mann nicht. Nee, ich meine jetzt, hast du Sehnsucht nach einem Mann oder nach einem transsexuellen, mehr, Menschen? Mehr transsexuell. Mehr transsexuell? Ja, ja, ja. Wo auch hat feminine Formen ist. Mhm. Und ich weiß nicht. Weißt du, Mujib, ist das richtig ausgesprochen? Mujib? Mujib. Mujib, ja. Ja. Ganz allgemein gesprochen, finde ich das völlig auch normal und in Ordnung, wenn du solche Gefühle hast. Dann gibt es halt einen kleinen Teil in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Seele, ja, der, wir suchen immer nach Kategorien, da gibt es immer, ja, nur Schwule, ja, und Heteros, ja, aber, ja, das ist ja Quatsch. Die Sexualität bietet so eine große Vielfalt und von Differenzierungen, dann gibt es halt etwas in dir, das diese Art der Sexualität auch interessant und gut findet. Und dagegen ist ja überhaupt gar nichts einzuwenden. Ja. Da sollte man sich auch kein schlechtes Gewissen machen. Das Problematische bei dir im Moment ist nur, dass du in festen Händen bist und ein, ja, Kind hast. Ja, ja, und halt, wie gesagt, es, du sagst ja selber, dass nichts Schlimmes ist, was Normales, nur darum geht es ja eigentlich auch nicht. Es geht mir darum, also ich bin 23, ich habe, wie du schon sagst, ich habe eine Beziehung, ich, mhm, habe eine Tochter, ich habe dementsprechend was aufgebaut, kann ich schon sagen, auch was aus meinem Leben gemacht, und das, was ich habe, gefällt mir ja. Mhm. Und ich weiß genau, ich kann nicht das eine parallel mit dem anderen, mhm, führen. Das geht nicht. Ich muss dann auf eins von den beiden verzichten. Ja, dann verzichte auf das andere sexuelle Leben. Wenn, ja, dir. Ja, und das mache ich jetzt auch. Ich meine, seit 6 Monaten unterdrücke ich es nur. Mhm. Ich weiß, irgendwie komme ich nicht damit klar. Aber du hast Sorge, dass das immer stärker wird und mehr, ja, aus dir heraus, ja, will? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber du musst natürlich irgendwie eine Gewichtung finden, und das hast du gerade ja auch selbst gesagt. Ja. Wenn dir die Frau wichtig ist und die Verbindung, die Beziehung, musst du auf das andere verzichten. Nicht, weil das andere unmoralisch ist, sondern weil das nicht in Ordnung ist, das zu machen. Das hat ja mit dem Moral nicht zu tun. Nein, überhaupt nicht. Was mich betrifft, meiner Meinung nach. Nur, wie gesagt, wenn ich das andere auch irgendwie nachgehen. Andererseits kann ich es schon gut verstehen, wenn es ein sehr starker Wunsch ist und der Wunsch vielleicht immer noch stärker wird. Es ist sehr kompliziert, damit umzugehen. Irgendwann willst du es dann auch noch mal leben oder intensiver leben. Ja, und ich will auf gar keinen Fall zum Beispiel meiner Frau, Frau oder Freundin, ja, anlegen oder ihr wehtun, mhm, oder. Gut, wir müssen aufhören, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Ich würde ganz einfach raten, warte noch ein bisschen ab, versuche das noch in dir in den Griff zu kriegen. Mhm. Und wenn es in einem halben Jahr nochmal sich anders entwickelt hat, dann, ja, musst du, vielleicht reden wir dann nochmal miteinander. Da rufe, ja, ich ganz, okay, einfach nochmal an. Okay, alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Halt. So, Freunde, in der Technik war Luigi Rensinghoff. Morgen heißt unser Thema, wie angekündigt, mein Körper ist mein Kapital. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen 1 Uhr Radio 1 live wieder Fernsehen. Bye, bye, ciao.